Dialoge, Seite 153. Ich werde nicht nur eine bestimmte Anzahl von Zeitungen mit der Aufgabe betrauen, den Ruhm meiner Herrschaft ununterbrochen hervorzuheben und die Verantwortlichkeit für die Fehler der europäischen Politik auf andere Regierungen zu schieben, sondern ich wünsche auch, dass ein großer Teil dieser Lobpreisungen nur als Echo auswärtiger Blätter erscheine, deren Berichte, gleichgültig ob wahr oder falsch, wiedergegeben werden sollen, wenn sie nur meiner eigenen Politik huldigen. Dialoge, Seite 154. Meine Grundsätze, meine Ideen, meine Handlungen werden sich mit dem heiligen Scheine der Jugend, mit dem Ansehen der neuen Rechtsordnung vorstellen, im Gegensatz zur Faulheit und Gebrechlichkeit der alten Einrichtungen.